seid, bemooste Häupter, starker Ströme, wenn eine Nymphe euren Streit und euer Reden stört. Der Streit ist ganz gerecht, die Sache groß und kostbar, den nähret. Mir ist ja wohl Lust an noch bewusst, und meiner Nymphen frohes Scherzen, so wie bei unseres Segeshelden Ankunft spürte, der da verdient, dass alle Untertanen ihre Herzen, denn Hekatomben sind zu schlecht, im Heer zu einem Opfer führte. Doch hört, was sich mein Mund erkühnt, euch vorzusagen. Du, dessen Flut der Inn und Lech vermehren, du sollt mit uns des Königspaar verheeren. Doch uns das selber gänzlich überlassen. Ihr beiden anderen sollt euch brüderlich vertragen. Müsst ihr diese doppelte Regierungssonne auf eine Zeit doch wechselweis entbehren? Euch ist